Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich geb mich hin dem freien Triebe, wodurch auch ich geliebet ward. Ich will ins Meer der Liebe mich versenken. Wie bist du mir so zart gewogen und wie verlangt dein Herz nach mir?